Im Internet kursieren schon seit längerer Zeit ziemlich schreckliche Geschichten über Bloßstellungen, ganz im Sinne der zynischen Bemerkung von Scott McNeely, dem Mitgründer des Computergiganten Sun Microsystems, die der Spiegel im Sommer vergangenen Jahres aufgespießt hat. Sie, damit meint er uns alle, haben jetzt schon null Privatsphäre. Gewöhnen Sie sich dran. Eine Übertreibung? Wenn man die Geschichte vom Dogshit-Girl, vom Hundescheiße-Mädchen liest, leider nein. Eine junge Koreanerin saß mit ihrem Schoßhund in einer U-Bahn, als dieser sich entleerte. Sie weigerte sich trotz mehrfacher Aufforderung anderer Fahrgäste, den Haufen zu entfernen. Ein Augenzeuge bestrafte sie, indem er sie, den Hund und den Haufen fotografierte und die Bilder ins Netz hochlud. Tage später war ihr Name samt Lebenslauf recherchiert und die unappetitliche Geschichte ging um die Welt. Es gibt mittlerweile zahllose vergleichbare Prangergeschichten über saufende und rülpsende Nachbarn, schlechte Liebhaber, unfähige Handwerker und so weiter und so fort. Die privaten und die beruflichen Ebenen werden munter vermischt, ob Ärzte, Anwälte, Professoren, niemand scheint mehr davor gefeit zu sein, im Netz zu landen und übel bewertet zu werden. Vergangene Woche war das Internetportal spickmich.de wegen einer Entscheidung des Bundesgerichtshofs in aller Munde. Eine Lehrerin hatte dagegen geklagt, dass sie von Schülern anonym benotet wurde. Der Gerichtshof befand, dass die Foren nicht zu beanstanden seien, solange die Bewertungen sich auf berufliches Verhalten konzentrierten und keine Beleidigungen enthielten. Benotet wird nach dem traditionellen Raster von 1 bis 6. Im Zuge des Klageweges durch die Instanzen hat spickmich.de schon einige zusätzliche Bewertungskategorien, sagen wir mal, versachlicht. Statt sexy, gelassen und leichte Prüfungen, wie es noch 2007 hieß, stehen heute fachlich kompetent, gut vorbereitet, faire Prüfungen und dergleichen zur Verfügung. Für massive Beleidigungen, Schmähkritik und Angriffe auf die Menschenwürde ist da zunächst mal wenig Platz. Müssen Lehrer zugunsten dieser freien Meinungsäußerung in Internetportalen hinnehmen, weltweit im Netz präsent zu sein? In einer Zeit, in der nicht nur Flirtpartner, sobald sie zu Hause sind, als erstes googeln, sondern auch der potenzielle neue Arbeitgeber nach dem Bewerbungsgespräch. Der Bundesgerichtshof in Karlsruhe sagt ja und öffnet damit alle Schleusen, so sehr er auch betont hat, es handle sich um eine Einzelfallentscheidung. Schon freut sich zum Beispiel ein Sprecher der AOK, dass die Kasse mit ihrem Ärztebewertungsforum schon heute die Kriterien des BGH-Urteils erfülle. Auch beim empfindlichen Punkt, der Anonymität, sehen die Betreiber keine Probleme. Die Schüler müssten als die Schwächeren in der Hierarchiekette durch Anonymität geschützt werden, war vielfach zu hören und zu lesen, oder, noch allgemeiner gesprochen, die Nutzer der Foren brauchten einen geschützten Raum, um Kommentare abzugeben. Auch der BGH macht es sich ziemlich einfach, wenn er konstatiert, dass in der beruflichen Sphäre nicht der gleiche Persönlichkeitsschutz gelte wie im privaten, und dass die Tatsache, dass die Benotung von Lehrern anonym erfolge, sie nicht unzulässig mache, weil auch anonyme Meinungsäußerungen Meinungsfreiheit genössen. Wo aber bleibt der geschützte Raum für die, die ungerechten, inkompetenten oder maßlosen Urteilen und Ansprüchen ausgesetzt werden? Es hat doch zum Beispiel seinen guten Grund, dass Leserbriefschreiber auf den Zeitungsseiten mit ihrem Namen für das einstehen müssen, was sie schreiben. Aus der Deckung der Anonymität heraus steigen Mutpegel wie Mutwilligkeit oft so stark an, dass der Übergang ins Denunziantentum und die Neigung zu unflätiger Beschimpfung fließend vonstatten geht. Auch die Freiheit der Meinungsäußerung entbindet nicht von verantwortlichem Handeln. Insofern muss man kein Prophet sein, um zu behaupten, dass die entscheidenden rechtlichen Auseinandersetzungen zum Thema Internet noch ausstehen.